Und jetzt Brennerpass, der Fußball-Europameisterschafts-Podcast. Stange! Stange! Stange! Hallo, Rüdiger. Mensch, was denn Stange? Was meinst du denn mit Stange, Bernie? Stange ist der offizielle österreichische Fachbegriff für Pfosten. Ah, und auch Latte? Das, siehst du? Das hätte ich wohl vorher recherchieren müssen. Der Gedanke kommt mir jetzt auch gerade erst. Da ist ja das Deutsche sehr genau, ne? Es gibt Pfosten und Latte. Und schon weiß jeder, was gemeint ist. Hier ist der Brennerpass Europameisterschafts-Podcast. Hier ist Bernie Meyer, hier ist Rüdiger Rudolf. Das bin ich. Genannt Schlegaldo. Ah ja, dessen war ich mir noch nicht so bewusst, aber gut, wenn du das sagst. Wer ist der Ronaldo der Schlegelstraße? Ja. Als echter Ronaldo der Schlegelstraße war ich heute Morgen übrigens um 7 schon bei Rewe. Naja, theoretisch die Türen sind auf, aber der Laden sieht so aus, wie er am Samstagabend um 23 Uhr hinterlassen wurde. Also im Grunde genommen, als ich reintrat, machte die Putzfrau, holte sich gerade Putzwasser. Es ist keine Ware in den Regalen und es ist dreckig und die Kassierer gucken einen auch eher an. Ach, die schon wieder. Ich war also nur ich da und ein Pfandflaschen. Die schon wieder? Hast du dich als Frau verkleidet? Ne, ich und der andere Kunde. Ach so. Plural. Die Charlies Tante schon wieder. Ja, wenn ich um 7 Uhr bei Rewe einkaufe, dann nur als Frau. Nur als Charlies Tante. Dann denke ich ja, I'm a lady. I'd like to buy some lady things. Ja. Man muss dazu sagen, Rüdiger hat in seiner Vergangenheit mal Charlies Tante am Theater gespielt. Natürlich. Ja. Ich bin Charlies Tante aus Brasilien, wo die Affen herkommen. Was ich damit sagen will, unterm Strich noch, wenn ich twittern würde, würde ich sagen, Rewe ist mit der Lebensmittelversorgung von Berlin-Mitte überfordert. Den Eindruck habe ich seit längerer Zeit. Und ehrlich gesagt, seit der gute alte Netto von dannen ging, ist es noch schlimmer geworden. Ja. Okay, warum sage ich Stange? Wegen dem Kommentar Österreich-Portugal. Aber da kommen wir gleich. Oh, jetzt ist die Waschmaschine wieder angesprungen. Die Spülmaschine. Ja, die Spülmaschine. Aber du hast recht, im Österreichischen heißt das Waschmaschine. Ja. Okay, wir machen die mal aus. Ja, die Paradeiser-Teller müssen wir noch. Tschüssikowski, ja. Und du bist aus. Gut. So, dann fangen wir an. Gestern war nicht nur Schweiz-Frankreich, sondern auch, das habe ich gesehen, Game of Thrones Battle of the Bastards, Episode 9. Das ist die, wo es meistens kracht in der sechsten Staffel. Habe ich aber nicht gesehen. Ja. Game 7 habe ich auch nicht gesehen, sage ich auch nichts dazu. Und WWE Money in the Bank Wrestling Pay-Per-View habe ich auch nicht gesehen. Aber ich habe eine Menge vor jetzt gleich dann. Sehr gut. Ja. Rüdiger, Game of Thrones, ne? Du guckst ja, du holst jetzt alles nach. Ne? Ich hole alles nach. Du fährst, du wünschst dir ein Auto aus Valerian Steel. Ja, sehr gut. Ja, und wenn man sich Geld von dir leiht, wenn man dir Geld leiht, sagst du natürlich. Und frag mich, ja? Sagst du immer? A Lannister always pays his debt. Schön, sehr schön. Und weißt du, wo wir unseren nächsten Urlaub verbringen? In Dorne, hoffe ich doch. Achso, nee, ich wollte sagen Westeros. Westeros, ja, aber das ist nicht allgemein. Das ist so allgemein, ja. Das würde ich sagen, als fahre ich nach Asien. Ja. Wobei. Ja, Westeros, wie groß würdest du Westeros einschätzen von der Fläche her? Größer als England, oder? Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube. Ich meine, es sieht aus so ein bisschen wie, aber. Ich glaube, ehrlich gesagt, da gibt es so exakte Abmessungen. Das glaube ich auch. Wenn wir uns hier jetzt rein nerden, sehen wir ganz arm aus. Aber, das glaube ich auch. Pass auf, hol einfach auf bis zu Staffel 7, nächstes Jahr im April. Ja. Dann lass uns Staffel 7 zusammen gucken. Und ungefähr jeden Dienstag oder so, einen Tag geben wir den Leuten noch Zeit, sich das nachzugucken am Montag, und jeden Dienstag einen Game of Thrones Podcast zu machen. Bernie, das ist eine Perspektive. Und ich werde dir sagen, ich werde so top vorbereitet sein, ich werde dir alle Hintergründe beantworten können, ich werde mich so reinlesen. Ja. Ich habe auch die Bücher gelesen zum Teil, also fast die ersten 4 zumindest. Okay, Gabi, ich sag schon Gabi. Gabi. Ich sag Gabi, weil ich Game of Thrones gucke ich mit Gabi zusammen. Aber ich sag, it's on, Bernie Meyer. Jetzt wollte ich wieder Gabi sagen. It's on, ja? Das werden wir machen. Ich find's aber irgendwie schmeichelt mir, dass du mich Gabi nennst. Darf ich dich küssen? Nein, gut. Später. Machen wir. Kannst du mal kurz die Kaffeemaschine, die habe ich vergessen. Sehr gerne, Gabi. Oh Mann. Bringt mich zum Schwitzen, dieser Rüdiger Rudolf. Ah, da ist er ja wieder. Nee, das ist nicht. Nee, ich glaube, die geht von selbst aus. Du, die ist so hypersensibel, die sagt, fass mich nicht an. Wenn, dann mache ich das selbst. Wie meine Tochter. Dann gibt es natürlich Neues Übrigens muss ich kurz nochmal sagen, diese Seite Nachspielzeit, die ich schon öfter zitiert habe, so unfassbar lustig. Dieser nachempfundene Alaba-Kommentar nach dem Spiel, hast du ihn gesehen? Ja. Nein, immer noch. Ihr Bewegungsleger Steinecker von Kommentatoren sitzt 90 Minuten in euren Gewächshaus oben und nachher stellt zum zudepperte Fragen. Im Zweikampf haben die Portugiesen eine Konsistenz wie eine Kürbiscremesuppe. Da ist es nicht leicht für uns zum Spielen, ja? Ein Rosensprenger haben sie gleich nicht eingeschaltet von Anfang an, weil der Ronaldo weg nur kommt und rennt am Platz. Aber der steht jetzt noch beim Eckfall hinten und trainiert seinen Übersteiger. Wenn Portugal für jetzt abseits einen Euro kriegt, dann können sie sich nach daheim ein schönes Sachel in der Wachau kaufen. Und dann 11 Meter. Ja, don't mess with Robert Dahlmer. In der dritten Partie gegen Island reißen wir's. Fantastisch. Fantastisch. Ja, also bitte unbedingt facebook.com/nachspielzeit. Oh, jetzt ruft jemand an. Auch, da müssen wir hier kurz unterbrechen. Die Rise of the Machines ist es heute. Rusty. Was? Ja. Na gut, mit Optinus. Ich wollte sagen facebook.com/nachspielzeit Austria. Ja, herrlich. Ja, es geht eigentlich, das ist das Beste an der EM, muss ich sagen. Ich habe auch eine Kolumne geschrieben gestern. Ich wollte gerade sagen. Für die BZ. Gestern war eine sehr gute Kolumne in der BZ. Ja, ich weiß aber nicht, ob der Hinweis, dass wir podcasten, es bis da hinein geschafft hat. Der muss mal gucken. Der Sebastian, hast du es nicht gekauft? Doch, nee, ich habe es nicht gekauft, weil erstens mal kaufe ich es nicht. Ja. Nein, aber es gibt, ja, jetzt aber hier. Wenn du es gekauft hättest, wäre ja schon die Hälfte deiner Gage schon wieder weg. Ja. Stimmt. Außerdem weiß ich nicht, wo man hier in der Gegend eine Zeitung kaufen sollte am Sonntag. Ist nicht so einfach. Na, am Nordbahnhof wahrscheinlich, ne? Ja, achso. Okay, dann ist es doch sehr einfach. Aber für so Fußkranke wie dich ist das natürlich schon ein Stück. Ich hätte es dir gebracht, das weißt du. Ja, eben. Gut. Genau, da war auf jeden Fall, ich hatte dem Sportredakteur mitgegeben den Hinweis auf den Brennerpass. Dachte auch mal eine Auflage von 60.000. Ja. Könnte man dem Brennerpass zumuten? Was du noch nicht weißt, Bernie, ist, dass ab heute 20.000 zuhören. Hallo, neue Freunde. Hörer. Hallo. Weiß nicht, ob es da reingeschafft hat. Okay, Claudia Neumann hat wieder kommentiert und gut kommentiert, wird aber ziemlich angefeindet im Netz. Mhm. Und weißt du was? Das bestätigt ja nur meine These, dass die Aggression, die sich so allgemein in der Gesellschaft so wiederfindet, oft von Männern, muss man sagen, ne? Finde ich es auch ein bisschen, ich habe das Gefühl, dass zumindest jetzt auch so, vielleicht sogar diesmal eher im Westen, weil im Osten ist es mit der Gleichberechtigung nicht so ein Riesenproblem, habe ich das Gefühl, aber man kann mich gerne korrigieren. Ich glaube schon, dass viele Männer einfach ein bisschen Angst haben, dass ihnen so die Fälle davon schwimmen. Nicht nur Ausländer, konfessionsfremde Religion, sondern auch so ein bisschen das Gefühl haben, sie wären auf dem absteigenden Ast. Also das schürt, glaube ich, Angst und Aggression und ich muss sagen, zu Recht. Ja. Es geht wirklich bergab mit uns Männern und ja. Rightly so. Ja, ich glaube, wir müssen eine neue Rolle finden. Ja. Sehr schön übrigens ein Tweet, jemand hat geschrieben, die gleichen Leute, die jetzt hier Claudia Neumann auf Twitter sexuell und also auch sexuell beleidigen, sind die, die sagen, wir müssen die unsere Frauen vor den Flüchtlingen schützen. Ja, genau. Und ich würde sagen, euren Frauen erweist ihr damit einen Bärendienst. Ja. Mit sowas. So. So, dann habe ich neulich noch Witze gemacht, dass Lewandowski, das war kein Witz, Tatsachen gerissen habe ich, dass Lewandowski noch keinen einzigen Torschuss in dieser EM abgegeben hat. Zlatan, dann hatten wir noch gesagt, Zlatan aber sicher schon und wenn nicht, dann beim nächsten Spiel, aber auch nicht. Nee. Hat auch noch keinen Biss. So langsam muss er mal. Müsste mal. Ja. Langsam wird es sehr knapp. Ja. Götze, ja, Götze, ich habe ja neulich auch schon gesagt, dass ich nicht so, ich hoffe, ich habe es vorsichtig formuliert. Ich glaube schon, oder? Dass ich nicht so ganz an seine Kompetenz glaube im Moment. Ich finde, er wirkt auch ein bisschen, ja gut, ich habe schon ein paar gemeinere Witze gemacht mit so, dass er niemanden ausspielen kann. So. Okay, aber hey, wir sind auch eine Satire-Sendung und wie wir seit Jan Böhmermann wissen, dürfen wir alles außer Ziegenficken sagen. Oder jemand unterstellen, dass er Ziegenfickt. Und das macht der Götze wirklich, glaube ich, nicht. Nee, und haben wir ihm auch nicht unterstellt. Nein. Also sind wir fein raus. Der Fokus, der aber kein Satire-Magazin ist, zumindest nicht meines Wissens nach, hat wohl einen sehr gemeinen Artikel geschrieben über Götze und was heißt wohl, ich habe ihn gelesen, er war wirklich gemein. Und ich finde für eine journalistische Publikation, auch wenn es so eine Art Essay war, wirklich, ich fand es zu gehässig. Ja. Zu hämisch, zu gehässig. Und Augo ist in die Bresche gesprungen und hat gesagt, dazu fällt mir nichts mehr ein, so geht man nicht mit Spielern und schon gar nicht mit Nationalspielern um. Ja. Und ich finde es gut, dass jemand sich da ein bisschen vor ihn stellt. Ähnlich hat sich jetzt auch ein Spiel-Online-Redakteur über Ronaldo geäußert. Ja, aber der, sorry, hat er recht, zum Teil, aber die Nummer ist halt uralt. Das kommt bei jeder EM und jeder WM kommen die großen Ronaldo-Verteidiger aus dem Quark und schreiben dann da ihre Artikelchen. Warum kann man nicht einfach sagen, bla bla, wie Ronaldo Freistöße schießt, finde ich zum Kotzen, alles andere finde ich super, oder wie Ronaldo sich um seinen Sohn kümmert, finde ich toll, aber wie er aussieht, finde ich scheiße. Also, weißt du, das sind einfach, es gibt halt einfach, es ist wie bei den Undercuts, ne? Die Übergänge, auf die Fans, man kann echt gute Übergänge machen, man muss nicht immer so klare Schnitte machen. Auf die Haltung an. Ja, genau. Wir würden Götze und Ronaldo auch hier zum Essen einladen, oder? Wenn sie zahlen. Ja. Eher den Götze. Ja, aber eigentlich eher. Ja, eher. Ich würde eher mit Ronaldo essen gehen. Der interessiert mich mehr, ja, so als Mensch. Muss ich wirklich sagen. Ja, ich glaube ich auch. Ja. Außerdem glaube ich, dass man schlanker wird, wenn man mit Ronaldo isst, als mit Mario. Ich weiß, kann auch Veranlagung sein. Meinst du? Ja, glaube ich schon. Gut. Und dann hat Götze noch was zu Thema Hunden gesagt. Machen wir erstmal einen Hund, machen wir erstmal einen Baum. Das ist das Problem, wenn Spieler so sentenzartig witzig sein wollen. Ich finde es nicht so unlustig. Ja, dann ist es aber ein bisschen oft unfreiwillig komisch, weil so. Es eigentlich so nicht im Bereich ihrer intellektuellen Möglichkeiten liegt, so pointierte. Okay, jetzt hat mehr, okay. Das war schon ein bisschen. Es führt zu nichts. Es führt zu weit. Es führt zu nichts und zu weit. Gut. Das ist übrigens eine Contradictio in se, nennt man das Stilmittel. Oder nennt man es einfach Paradoxon. Es führt zu weit und zu nichts. Was zu beweisen war. Wobei, das stimmt ja nicht, weil es könnte ja im Weiten könnte ja das Nichts liegen. Ganz hinten. Okay. I have no idea what. Ja. So, Chile und Argentinien im Halbfinale der Copa America. Interessiert mich eigentlich gar nicht. So, jetzt zu Frankreich. Nee, du musst downbreaken. Ich break Rudolf, down. Rudolf, break. Okay. 8 Spiele down for us. Please. Gut. Spiel Nummer 1. Und auch hier wieder. Ereignisarmes Spiel mit Tor am Schluss. Italien, Schweden 1-0. Kroatien verschenkt Sieg und Fankultur beim 2-2 gegen Tschechien. Spanien zeigt den Türken, wo der Hammer hängt. 3-0. Belgien macht das gleiche mit Irland. 3-0. Auch den Hammer. Hammer. Hammer. Ah. Hammer. Hambi. Nee, Hammer. Wie heißt Hammer auf Belgisch? Warte, das ist gut. Das gucken wir auf schnell. Flämisch oder auf Wallonisch? Oh. Gibt es bei Leo Belgisch? Bestimmt. Nee, ich gucke mal bei Dikt. Bei Dikt. Ich glaube mal kurz. Nein, da müssen wir innehalten. Da müssen wir innehalten. Weil das ist wirklich, das ist die Chance, dass wir was lernen können jetzt. Ja. Und Belgisch, Niederländisch, Deutsch. Nee, das ist. Ich will nicht wissen, was Belgisch auf Niederländisch, Deutsch heißt. Ich will wissen, was Hammer auf Belgisch heißt. Okay, Deutsch, Belgisch, Deutsch, Französisch. Ja, was ist denn hier los? Ist das so schwierig wegen Flämisch oder was? Ja, natürlich. Also Belgisch, es gibt kein. Was willst du mit Belgisch? Ja, aber ich meine, da kann mir doch dann Vorschläge machen, ob ich Flämisch will oder. Gut, dann mach ich mal Flämisch. Dikt Flämisch. Ja. Niederländisch, Deutsch schon wieder. Damn. Oh Gott, das ist gar nicht so einfach. Ich glaube, es gibt kein Wort für Hammer. Das wird alles mit. Heißt es vielleicht vielleicht muss ich Flams eingeben einfach. Vielleicht stimmt es dann. Flams? Jetzt sind wir wieder im Holländischen, oder? Puh. Flämisch-deutsche Übersetzung. Wir verrennen uns gerade ein wenig. Ja, wir verrennen uns extrem. Okay, wir lassen es. Aber damit wir wenigstens eine Pointe rauskriegen, gucken wir jetzt nach, was es auf Niederländisch heißt. Ja gut, das ist immer für eine Pointe gut. Eben, wollte ich gerade sagen. So, also. Scheißt. Scheißt. Hammer scheißt. Hammer. Hammer. Nee, die sind Pointe. Ja, Wahnsinn. Super. Das hat sich der Exkurs hat sich wirklich rentiert. Okay, ich mach mal weiter. Vielleicht kriegen wir noch so einen Bruder raus. Kannst schon mal bei Dick Isländisch angeben. Ja, Gott. Island bleibt stark und verspielt leider ein 1-1 gegen Ungarn. Österreich hält sich gegen überlegene Portugiesen schadlos, 0-0. Frankreich und die Schweiz erspielen ein schönes 0-0. Und nach einem 1-0 gegen Rumänien dürfen die Albaner tatsächlich aufs Achtelfinale hoffen. Leider hat es, glaube ich, niemand gesehen. Ich muss sagen, du hast ein bisschen deine, wie gesagt, deine Blumigkeit, die, ja. Die deine allegorischen Dribblings hast du ein bisschen jetzt zurückgeschraubt. Seit der EM, muss man sagen. Ja, ich versuche immer noch ein bisschen Information mit reinzupacken. Ja. Okay. Das ist vielleicht ein Riesenfehler, ne? Ja, aber das machen ja andere. Das machen ja andere, bestimmt. Okay, dann sage ich. Weiß ich nicht. Weißt du schon, oder? Ich bin ja durch. Ja, gut. Jetzt zu den wir gehen in die Einzelspiele. Okay, wir gehen rein. Frankreich, Schweiz. Was war denn eigentlich los mit Badeschlappengate, mit Pogba und so? Ich habe es gar nicht so wirklich mitbekommen. Das habe ich nicht mitgekriegt. Nee, das in man vermutet, er wäre im Badeschlappen ins Training gekommen oder irgend sowas und deshalb hätte ihn dann, hat ihn ja nicht spielen lassen von Anfang an beim letzten Spiel, der Didier. Mhm. Und keine Ahnung. Deshalb war der jetzt richtig on fire und hat es jetzt allen so richtig gezeigt. Ich glaube auch, Pogba ist mit Badeschlappen aber immer noch besser als ja. unser Bademeister. Ich, aber da wir schon über Klamotten reden, gerade in dem Moment, als ich in mein Handy notierte, dass die französischen Trikots, ich rede von den französischen Trikots, dass Le Coq Sportif eigentlich eine Supermarke ist, fingen an, die Schweizer Trikots zu reißen. Dass es eine Freude war. Serienweise. Und da gab es ja verschiedene, da sind ja immer, die Leute auf Twitter sind ja immer lustiger als man selbst und immer schneller und deshalb braucht man da gar nicht versuchen, mit Mörderpointen jetzt anzukommen. Natürlich. Aber ich habe von Lou Richter, den kennst du, den Comedian und Fernsehmoderator? Natürlich. Auch ehemals Sportmoderator. Der hat was Gutes geschrieben. Eigentlich ist es gar nicht so lustig, aber die Vorstellung finde ich lustig. Er hat so geschrieben, so bei Ball kaputt, Trikots kaputt, was kommt als nächstes? Schiri fängt Feuer? Fragezeichen. Das erinnert mich an... Und die Vorstellung, so eine spontane... spontan unerklärte Game of Thrones-mäßige Selbstentzündung von so einem Schiedsrichter. Oder eine Verpuffung, ja. Ja, das erinnert mich ein bisschen, es gibt, du kennst sicherlich The Incredibles, da gibt es eine sehr schöne Episode, die haben doch das jüngste Kind, das Baby, das entzündet sich immer selber. Da gibt es einen sehr schönen Kurzfilm. Meine Kinder, ich fange schon wieder mit den Kindern an. Ja, Selbstverpuffung wäre toll. Ja. Payet hat auch nicht von Anfang an gespielt. Da gibt es wieder mal ein herrliches Interview über Payet mit Payet und Didi Deschamps auf Nachspielzeit. Bitte unbedingt anschauen, sehr, sehr lustig. Payet oder Payet? Payet. Payet. Payet, Payet, Payet. Wahrscheinlich. Payet. Pa, ja. Payet, Payet, Payet. Es gibt ein. Payet, es gibt ich glaube, man spricht sogar Payet. Ja. Wenn du Spiele mit Payet sehen willst, gibt es ein Payet. Pay per view. Aber sei gewarnt, es ist nicht billig. Frankreich, finde ich, hat so. Weiß nicht, Frankreich hat gar nicht so gut gespielt. Nee. Ganz ehrlich, die haben super Spieler und irgendwie macht da jeder so, da kocht jeder so sein eigenes Süppchen. Ja. Niemand ist überrascht, wenn da mal so ein guter Spielzug bei rauskommt. Ja. Niemand ist überrascht, wenn da mal so eine gute Einzelleistung sich eine guter Spielzug ergibt, aber so eine Systemik habe ich da noch nicht, die würde mich überraschen. Das ist mehr so ein Battle of Bastards. Ja, aber es scheint zu reichen irgendwie. Die Schweiz hat ja eher so ein bisschen, ich würde schon sagen, im Rahmen ihrer Möglichkeiten ganz gut. Das meiste. So richtig torgefährlich sind sie nicht? Nee, und sie haben ja auch mit Shaqiri, ein Spieler, den ich ja seit Bayern-Zeiten wirklich auch extrem misstraue. Also ich halte den für jemand, der sein Potenzial, dem man zu viel Potenzial unterstellt und man dann immer sagt, er reizt es nicht aus. Ich glaube, er hat gar nicht so viel. Also die besten Spiele, die ich bei ihm gesehen habe, waren bei der letzten WM, aber halt nicht so viel von Shaqiri. Und dass jemand, der sowieso nur 1,60 groß ist, jetzt noch mehr Muskeln draufpackt, weiß nicht, ist auch nicht so vorteilhaft. Aber hey, das sind nur Äußerlichkeiten. Was rede ich? Österreich, Portugal, Stange! Stange! Ja. Auch da wieder mein liebster bayerischer Abwehrspieler. Ne, ist er ja gar nicht. Ist ja Boateng. Mein liebster bayerischer Außenverteidiger, da gibt es nur zwei. Auf jeden Fall David Alaba. Auch wieder nichts so richtig ausgewechselt worden. Hat dann auch behauptet, das Spiel wäre wirklich gut gewesen von Österreich. Stimmt aber auch nicht so. Stimmt nicht so richtig. Eigentlich finde ich, hat nur Portugal gespielt, so was ich so mitbekommen habe. Klar, der österreichische Torwart ist super. Ja. Wie wir gerade in Nachspielzeit schon gehört haben. Wie heißt der? Almer. Der Elfer war scheiße. Muss man auch sagen. Ja. Das Selfie war gut. Er kriegt Ärger dafür, hast du ja, das ja, recht? Ja, ja, ja. Wie finden wir das? Dass er Ärger kriegt oder das Selfie? Das Selfie finden wir gut, haben wir eben schon gesagt. Dass er Ärger kriegt, ist irgendwie ein bisschen. Irgendwie finde ich, ist er ganz so. Ja, ich finde das okay. Also irgendwie. Ich finde, wenn die UEFA jetzt so ein Ding draus macht, dann müssen sie darauf achten, dass kein Flitzer aufs Feld kommt. Ja. Du wirst lachen, ich glaube, das machen sie. Die machen das, ja, aber die Flitzer sind schnell heutzutage. Was ich immer nicht verstehe, ist, wie diese Fans mit Bengalos ins Stadion kommen. Ja. Also angeblich sind doch die Kontrollen so super streng. Wie einer sich ausziehen kann, das verstehen wir. Dass einer Bengalos mit reinschmuggelt, fragt man sich wirklich, wo waren die versteckt? Die jetzt in diesem, mit diesem The Looming Threat of Terrorism, da könnte man doch meinen, dass dann wirklich strenger kontrolliert wird. Sollte man. Aber Bengalos haben vielleicht nichts, weisen nicht dieselben Spurenelemente auf, die der Scanner anzeigt bei Bomben oder so. Ja. Ich weiß es nicht. Wobei, ich finde, man sieht halt immer die großen Sicherheitsvorkehrungen. Also in Berlin sehe ich dann immer am Flughafen Tegel irgendwelche Mitarbeiter der Wachschutzfirma Securitas, die mich ein bisschen abtesten. Ich meine, also ich habe mal im Hauptbahnhof eine herrenlose Einkaufstasche im Aufzug gefunden. Ja. Und bin daraufhin zu dem Bahnschalter und habe gesagt, da liegt eine Tasche, nicht einsehbar, im Aufzug und ich weiß nicht, was damit ist. Und da waren die, also erstmal habe ich keinen Polizisten gefunden, in dem ganzen Gelände nicht irgendwie, bin eine Viertelstunde rumgelaufen. Und die bei dem Dings war dann auch so, ja, ja, alles klar, vielen Dank, ich rufe dann mal jemand an. Hat aber dann erst nochmal die Kunden vorher drangenommen. Also es ist ja okay, keine so Panik zu schüren. Ja. Wahrscheinlich könnte man eh nichts machen, aber es ist schon so, dass man in der Praxis, glaube ich, wenn jetzt keine unmittelbare Drohung einging oder kurz vor was passiert ist, glaube ich, geht man nach wie vor sehr entspannt damit um. Mich wundert es nur, wie gesagt, dass es mit dem Bengalos irgendwie kann nicht so schwer sein. Kann nicht so schwer sein. Ja. Sanchez hat auch nicht so gut gespielt, unser neuer bayerische neue Mittelfeld. Kommende Mittelfeldstar. Außerdem will er bei Olympia mitmachen. Ach so. Was nicht so gut ist, weil dann würde er die komplette Vorbereitung verpassen und ich glaube erst ein paar Tage vor Saisonbeginn eintreffen. DFB-Pokal, glaube ich, würde auch verpassen. Das schöne Spiel gegen Jena. Ach. Bayern gegen Jena. Und der Verein könnte natürlich sagen, no. Mhm. Aber da würde man sich dann mit dem Spieler gleich zu Anfang. Müssen wir mal gucken. Ne? Schwierig. Costa geht auch zu Olympia, Bayern erlaubt es, aber fehlt natürlich zum Auftakt. Hm. Schwierig. Gut, Albanien, Rumänien, das Spiel, das niemand gesehen hat. Außer in der Zusammenfassung? Ja. Außer die Albaner. Die waren wohl sehr engagiert. Ja. Ja. Und haben jetzt noch Chancen auf den dritten Platz. Ja. Aufs Weiterkommen. Ja. Aufgrund dieses merkwürdigen Moduses, den ich immer noch nicht ganz verstanden habe. Island, Ungarn. Ja, berechtigter Elfer habe ich mir aufgeschrieben. Sonst. Ja. Andreas Möller. Unser Freund Kirali hat einen Ball fallen lassen. Ja. Sonst wäre es nie zu dem Elfer gekommen. Das stimmt. Und unser anderer Freund Andreas Möller hat das Interview abgesagt mit dem ZDF oder ARD, weil der Verband ihm verboten hat, vom Spiel Interviews zu geben. Unrechtsstaat Ungarn. Da haben wir es wieder. Belgien, Irland. Zweimal Lukaku und ansonsten. Lukaku ist irgendwie ein Wort, das könnte sich ja mein Sohn ausgedacht haben. Fußballername. Lukaku. Lupupsu wäre dann die zweite Variante von ihm. Ja, sehr dominant. So, als hätten sie was gut zu machen. Ne? Das sind ja auch die Red Devils. Ja, und du hast gesagt, du hast gesehen, dass Kevin De Bruyne sich wie auf einem Bierdeckel um die eigene Achse gedreht hat. Das war wirklich, das wie, als hätte er Bugstahlruder. Italien, Schweden, habe ich mir aufgeschrieben, Italien zeigt so wieder ein bisschen sein wahres Gesicht. Nicht mehr ganz so forsch. Wie würdest du das Gesicht beschreiben? Pokerfacig. Pocahontas? Pocahontas. Ja, nee, ein bisschen pokerfaciger, ein bisschen stoischer. Mhm. Und diesmal hat es Buffon auch geschafft, sich an der Querstange einzuhalten und runterzufallen. Gut. Ja. So, und 1-1 ging es. Nee, wie viel ging es eigentlich aus? 1-1? Was? Italien, Schweden? 1-0 für Italien. Ah, stimmt, genau. Ach, 1-1 habe ich geschrieben wegen Buffon gegen Stange. 1-1. Gegen Stange, ja. So. Nein, aber der Eder hat mal wieder in der 88, also nicht mal wieder, sondern mal wieder so in der Schlussminute, 88. Minute hat. Es gibt übrigens zwei Eder an dieser EM, habe ich festgestellt. Es gibt einen Eder. Und dann gibt es. Aber die Isländer haben den Pumuckl. Nein, bei Italien gibt's und ich glaube bei Portugal gibt's auch einen Eder. Müsste man mal gucken. Ja. Gucken wir mal. Machen wir natürlich nie. Kroatien, Tschechien. Ich meine, Kroatien, muss ich sagen, ist ja so ein einziges Versprechen immer. Super Leute. Aber irgendwie reicht es doch nie zu den Großtaten. Und diesmal habe ich gemeint so, wow, Kroatien. Wirklich super. Aber dann war ja hier der Sabotageakt von den eigenen Fans, ne? Ja, furchtbar, ne? Es ist also sowas Dämliches. Ja, aber weil das Schlimme, also ich bin jetzt kein Fachmann für Kroatien und müsste eigentlich unseren Freund Sebi einladen. Der kennt sich da besser aus. Oder tatsächliche Kroaten, kenne ich auch Welche? Ich kenne auch hier, auch welche, auch echter Schlegoladus. Schlegoladus? Also hier aus der Schlegelstraße. Ja, ja, verstehe ich schon. Mhm. Weiß nicht, das Problem ist, dass in Kroatien alle so Benzemann von was überzeugt sind politisch, dann so gleich so ganz überzeugt sind. Mhm. Und auch bei entgegengesetzten Lagern auch beide oft unangenehm nationalistisch. Aus der Historie ein bisschen herleitbar, aber trotzdem irgendwie alles unschön, finde ich. Das mache ich jetzt schon Angst. Ja. Ja. Kennst du ja eigentlich den kroatischen Spieler Vida, der mit dem blonden Haaren und dem Pferdeschwanz? Der Vida Luka, ja klar. Nein, jetzt im Ernst. Nicht, nein. Nein. Ich zeige dir mal ein Bild. Unsere nächste Google-Aktion. Ja. Vida. Mit den besten Sachen, die man im Podcast machen kann, ist sich Bilder gucken. Ja, genau. Letztens funktioniert die Wir machen eine Fußball-Bundesliga-Podcast-Dia-Show. Da ist er. Ja, der. Ja, da ist er. Ja. Da hat mein Sohn gesagt, ob das wohl ein Opi-Spieler wäre. Dann habe ich gefragt, was ein Opi-Spieler ist. Dann hat er gemeint, ob es in einer Mannschaft so alte Spieler gibt, die so Opa-Alter haben. Ah ja, ich dachte so Obi-Wan Kenobi oder sowas. Nee, Opi-Spieler. Verstehe. Nachspielzeit war dann auch 10 Minuten. Das ist, glaube ich, die längste Nachspielzeit, die ich je gesehen habe. Ja, aber nein, die standen aber auch mächtig unter Beschuss. Den einen Ordner haben sie ja wirklich voll erwischt. Naja, mit den Megalos. Spanien, Türkei. Ja. Oh Gott, hast du dieses traurige Nuris Sahin-Interview gesehen? Nein. Am Spiel? Nein. Oh, der war so traurig. Oh nein. Der war so fertig, der war so traurig. Und der hat sich auch wirklich, die haben ja den Tour haben sie also ausgepfiffen und da hat er sich auch so, das hat ihm auch so, man hat auch gesehen, dass ihm das total wehgetan hat. Mm. Er hat sich nochmal ein bisschen so vor ihn gestellt. Also, das muss man wirklich sagen, Ritter der traurigsten Gestalt, falls wir Brennies vergeben für die EM, ist auf jeden Fall dieses Nuri Sahin-Interview. Okay. Müsst ihr anschauen. Ja. Ansonsten, ja, Spanien irgendwie sich da, ich würde sagen, Spanien hat sich mit dem Spiel eigentlich gar nicht mal ins Achtelfinale, sondern eigentlich schon ins Halbfinale gespielt. Ja. Müssten eigentlich schon jetzt auch, dass sie so früh fallen, so mal kurz zeigen hier, okay, es geht auch anders. Und dann haben sie mit diesem Morata, haben sie so ein richtiges Bummel. Mhm. Und so einen richtigen Wuchti. Ein Wuchti. Also sind echt so ein Polligen, auch vielleicht nicht mal so Spielintelligenten, aber so ein Enforcer haben sie da vorne. Und das steht ihnen sehr gut zu Gesicht, muss ich wirklich sagen. Das hatten sie auch schon lange nicht mehr sowas. Ja, das war's schon wieder. Morgen ist, das Spiel ist um 18 Uhr morgen, oder? Morgen spielen die Deutschen um 18 Uhr, ja. Ja, okay. Wir melden uns, glaube ich, wieder am Mittwoch, habe ich eine OP. Das ist keine OP, ist nur ein minimaler Eingriff wegen meinem Rücken. Naja. Kriegst du was, wirst du irgendwie betäubt, anästhesiert oder beruhigt? Nee, ich glaube nicht. Nee. Nur ein Spritzchen. Du kriegst nur ein Beißholz. Ist ja nur eine 1 Meter lange Spritze ins Rückenmark. Was ja, du kriegst da? Nur ein Beißholz. Beißholz und ein Weißwein. Und dann podcasten wir am Donnerstag weiter. Ja, das wird gut. Ansonsten habe ich eigentlich nur noch, ich habe neulich die Autoverfolgungsjagd von Bullitt gesehen. Hast du nochmal geguckt? Ich habe es mir auch nochmal angeguckt. Die ist schon wahnsinnig super, oder? Die ist wahnsinnig super. Warum ist sie so gut? Die ist, na, du hast das gestern schon, es ist keine Musik. Nur eine These. Sie hat keine Musik drunter. Ja. Dann, das macht sie so schaffen echt, ist, das ist so echt ohne Musik oft, ja, ne? Ich wollte eigentlich noch googeln, ich weiß nicht, welches Auto Steve McQueen da fährt. Aber das Auto wirkt unglaublich potent, finde ich. Im Vergleich zu heutigen Sportwagen. Beide, finde ich auch. Beide. Nee, aber dass sein Auto schon einiges mehr an PS zu bieten hat, kommt auch gut rüber. Er wird ja auch nach diesem Motorradunfall wirklich massiv abgehängt und kann sich wieder rankämpfen. Ja, ja, eben. Sie denken ja schon, sie hätten ihn abgehängt, als sie im Rückspiegel die Staubwolke sehen. Aber ja, gut. Aber sie schaffen es irgendwie, das Auto sehr potent aus. Und ja, genau, das Fahrwerk liegt höher. So ein Sportwagen dauert sehr. Ich glaube, es war viel, viel mehr Arbeit, den richtig auf der Straße zu halten. Ich sag dir, was auch noch zum Realismus beiträgt, dass niemand redet. Ja. Keine One-Liner abgibt oder irgendwie so bla bla bla, jetzt haben wir ihn abgehängt, sondern da reichen Blicke einfach nur. Ja. Und dass diese Autoverfolgungsjagd schafft was eigentlich, ich sag's auf Englisch, a sense of place. Das ist das, was Game of Thrones gut macht, das ist das, was alles, was Fernsehen, wenn Fernsehen gut ist oder Kino, dann schafft es, das Gefühl zu vermitteln, exaktes Gefühl dafür zu vermitteln, für die Gegend, in der es spielt und wie die Gegend zusammenhängt. Zusammenhänge zwischen Orten ist wahnsinnig wichtig. Das ist ja oft bei Verfolgungsjagden eine Katastrophe, wo da rumgefahren wird. Aber da hast du wirklich das Gefühl, der fährt hier so von den San Francisco Heights da oben, fährt er runter Richtung Fisherman's Wharf und fährt dann aus der Stadt raus. Und das ist alles ganz, und du hast das Gefühl, es geht wahrscheinlich alles viel zu schnell. In Wirklichkeit kommt man nicht so schnell aus der Stadt raus. selbst in den 70ern war da mehr Verkehr. Aber du hast das Gefühl, das ist alles ganz stringent, wie die Das Bahn. Stimmt. Man hat das Gefühl, das müsste man fast mal recherchieren, machen wir natürlich auch nie. Also schreib auf, hinter Eder recherchieren. Der Straßenverlauf ist genauso, die fahren das. Ja. Das ist ja in Filmen, ja, stimmt, das ist oft so, dass man denkt, ja, oh Gott, wenn man selber ortskundig ist, das kann ja gar nicht sein. Und wenn dann auch umgeschnitten wird, zu viel auf Gesichter, Charaktere, blöde Dialogfetzen und so, aber das konzentriert sich wirklich auf die Materie und die Autoverfolgungsjagd. Ja, und ich sag mal, in welcher Ruhe auch die Darsteller, also dass so abgearbeitet wird, mit welcher Unaufgeregtheit zum Beispiel der Mann seine Schrotflinte nachlädt im vorderen Auto. Ja. Und der andere quittiert das nur mit so einem Blick. Und ist aber so, im Ernst, wie soll er es auch sonst machen? Ne? Eben. Naja, ich, in einem deutschen Film würde, ich sag schon wieder, Til Schweiger eine Schnute ziehen, während er die Schrotflinte nachlädt. Und Matthias Schweighöfer würde machen, hey Mann, du lädst die Schrotflinte nach, zieh dir mal gut. Oder so. Wobei Til Schweiger wäre ja Steve McQueen natürlich. Ach so, natürlich. Steve McQueen? Nee, das wäre Daniel Brühl, glaube ich. Ja, stimmt, der ist ja der Mann für die US. So, jetzt haben wir alle unsere Vorurteile abgebaut. Ja, okay. Dann möchte ich euch noch mein Lied der Woche vom neuen Album, das neue Album von einer meiner Lieblingsbands, Quälertag, das neue Album heißt Nattes Pferd. Das heißt übersetzt nasses Pferd. Mhm. So ein Album zu nennen, finde ich, ist wahnsinnig. Das ist wahnsinnig super. Und, Lokalkolorit ist untertrieben. Der Song, den ich empfehlen will, heißt Hexe Bran. Gut, damit verabschieden wir uns. Der ist fantastisch. Okay, bis Donnerstag dann wahrscheinlich. Bis Donnerstag. Tschüss. Das war Brennerpass, der Fußball-Europameisterschafts-Podcast.